Vorderhand allerdings stand es so mit ihm, dass er angefangen hatte, die Gemütsbewegungen, Spannungen, Erfüllungen und Enttäuschungen, die ihm aus seinen zarten Beziehungen zu der Patientin erwuchsen, als den eigentlichen Sinn und Inhalt seines Ferienaufenthaltes zu betrachten, ganz ihnen zu leben und seine Laune von ihrem Gedeihen abhängig zu machen. Die Umstände leisteten ihrer Pflege den wohlwollendsten Vorschub, denn man lebte bei feststehender und jedermann bindender Tagesordnung auf beschränktem Raum beieinander, und wenn auch Frau Chauchat in einem anderen Stockwerk, im ersten, zu Hause war, sie hielt übrigens ihre Liegekur, wie Hans Castorp von der Lehrerin hörte, in einer gemeinsamen Liegehalle, nämlich der, die sich auf dem Dache befand, so war doch allein schon durch die 5 Mahlzeiten, aber auch sonst auf Schritt und Tritt vom Morgen bis zum Abend die Möglichkeit, ja Unumgänglichkeit der Begegnung gegeben. Und auch dies, ebenso wie das andere, das keine Sorgen und Mühen die Aussicht versperrten, fand Hans Castorp famos, wenn auch solches Eingesperrtsein mit dem günstigen Ungefähr zugleich etwas Beklemmendes hatte. Doch half er sogar noch ein bisschen nach, rechnete und stellte seinen Kopf in den Dienst der Sache, um das Glück zu verbessern. Da Frau Chauchat gewohnheitsmäßig verspätet zu Tische kam, so legte er es darauf an, ebenfalls zu spät zu kommen, um ihr unterwegs zu begegnen. Er versäumte sich bei der Toilette, war nicht fertig, wenn Joachim eintrat, um ihn abzuholen, ließ den Vetter vorangehen und sagte, er käme gleich nach. Beraten von dem Instinkt seines Zustandes, wartete er einen gewissen Augenblick ab, der ihm der richtige schien, und eilte ins erste Stockwerk hinab, wo er nicht die Treppe benutzte, die die Fortsetzung derjenigen bildete, die ihn herabgeführt hatte, sondern den Korridor fast bis ans Ende, bis zur anderen Treppe verfolgte, die einer längst bekannten Zimmertür, es war die von Nummer 7, nahegelegen war. Auf diesem Wege den Korridor entlang von einer Treppe zur anderen bot sozusagen jeder Schritt eine Chance, denn jeden Augenblick konnte die bewusste Tür sich öffnen. Und das tat sie wiederholt. Krachend fiel sie hinter Frau Chauchat zu, die für ihre Person lautlos hervorgetreten war und lautlos zur Treppe glitt. Dann ging sie vor ihm her und stützte das Haar mit der Hand. Oder Hans Castorp ging vor ihr her und fühlte ihren Blick in seinem Rücken, wobei er ein Reißen in den Gliedern sowie ein Ameisenlaufen den Rücken hinunter verspürte, in dem Wunsche aber, sich vor ihr aufzuspielen, so tat, als wisse er nichts von ihr und führe sein Einzelleben in kräftiger Unabhängigkeit, die Hände in die Rocktaschen grub und ganz unnötigerweise die Schultern rollte oder sich heftig räusperte und sich dabei mit der Faust vor die Brust schlug, alles, um seine Unbefangenheit zu bekunden. Zweimal trieb er die Abgefeimtheit noch weiter. Nachdem er am Esstisch schon Platz genommen, sagte er bestürzt und ärgerlich, indem er sich mit beiden Händen betastete, »Da, ich habe mein Taschentuch vergessen. Jetzt heißt es, sich noch einmal hinaufzubequemen.« Und er ging zurück, damit er und Claudia einander begegneten, was denn doch noch etwas anderes, gefährlicher und von schärferen Reizen war, als wenn sie vor oder hinter ihm ging. Das erste Mal, als er dies Manöver ausgeführt, maß sie ihn zwar aus einiger Entfernung mit den Augen, und zwar recht rücksichtslos und ohne Verschämtheit von oben bis unten, wandte aber herangekommen gleichgültig das Gesicht ab und ging so vorüber, so dass das Ergebnis dieses Zusammentreffens nicht hoch zu veranschlagen war. Beim zweiten Mal aber sah sie ihn an, und nicht nur von Weitem. Die ganze Zeit sah sie ihn an. Während des ganzen Vorganges blickte ihm fest und sogar etwas finster in das Gesicht und drehte im Vorübergehen sogar noch den Kopf nach ihm. Es ging dem armen Hans Castorp durch Mark und Bein. Übrigens sollte man ihn nicht bedauern, da er es nicht anders gewollt und alles selbst in die Wege geleitet hatte, aber die Begegnung ergriff ihn gewaltig. Sowohl während sie sich abspielte, wie namentlich noch nachträglich, denn erst als alles vorüber war, sah er recht deutlich, wie es gewesen. Noch niemals hatte er Frau Chauchats Gesicht so nahe, so in allen Einzelheiten klar erkennbar vor sich gehabt. Er hatte die kurzen Härchen unterscheiden können, die sich aus dem Geflecht ihres blonden, ein wenig ins metallisch-rötliche spielenden und einfach um den Kopf geschlungenen Zopfes lösten, und nur ein paar Handbreit Raum war gewesen zwischen seinem Gesicht und dem ihren, in seiner wundersamen, ihm aber von langer Hand her vertrauten Bildung, die ihm zusagte wie nichts in der Welt. Einer Bildung fremdartig und charaktervoll, denn nur das Fremde scheint uns Charakter zu haben, von nördlicher Exotik und geheimnisreich zur Ergründung auffordernd, insofern ihre Merkmale und Verhältnisse nicht leicht zu bestimmen waren. Das Entscheidende war wohl die Betontheit der hochsitzenden Wangenknochenpartie. Sie bedrängte die ungewohnt flach, ungewohnt weit voneinander liegenden Augen und trieb sie ein wenig ins Schiefe, während sie zugleich die Ursache abgab für das weiche Konkav der Wangen, das wiederum von seiner Seite und mittelbar die leicht aufgeworfene Üppigkeit der Lippen bewirkte. Dann aber waren da namentlich die Augen selbst gewesen, diese schmal und, so fand Hans Castorp, schlechthin zauberhaft geschnittenen Kirgisenaugen, deren Farbe das Graublau oder Blaugrau ferner Berge war, und die sich zuweilen bei einem gewissen Seitenblick, der nicht zum Sehen diente, auf eine schmelzende Weise völlig ins Schleierig-Nächtige verdunkeln konnten. Clavdias Augen, die ihn rücksichtslos und etwas finster aus nächster Nähe betrachtet hatten und nach Stellung, Farbe, Ausdruck, denen Przemyslaw Hippes so auffallend und erschreckend ähnlich waren. Ähnlich war gar nicht das richtige Wort. Es waren dieselben Augen. Und auch die Breite der oberen Gesichtshälfte, die eingedrückte Nase, alles, bis auf die gerötete Weiße der Haut, die gesunde Farbe der Wangen, die bei Frau Schoschaja aber Gesundheit nur vortäuschte und, wie bei allen hier oben, nichts als ein oberflächliches Erzeugnis der Liegekur im Freien war, alles war ganz wie bei Przemyslaw. Und nicht anders hatte dieser ihn angesehen, wenn sie auf dem Schulhof aneinander vorübergingen. Das war erschütternd in jedem Sinn. Hans Castorp war begeistert von der Begegnung, und zugleich spürte er etwas wie aufsteigende Angst, eine Beklemmung derselben Art wie das Eingesperrtsein mit dem günstigen Ungefähr auf engem Raum ihm verursachte. Auch dies, dass der längst vergessene Przemyslaw ihm hier oben als Frau Schoscha wieder begegnete und ihn mit Kirgisenaugen ansah, war wie ein Eingesperrtsein mit Unumgänglichem oder Unentrinnbarem. In beglückendem und ängstlichem Sinn Unentrinnbarem. Es war hoffnungsreich und zugleich auch unheimlich, ja bedrohlich. Und ein Gefühl der Hilfsbedürftigkeit kam den jungen Hans Castorp an. In seinem Inneren vollzogen sich unbestimmte und instinktmäßige Bewegungen, die man als ein Sich-Umsehen, als ein Tasten und Suchen nach Hilfe, nach Rat und Stütze hätte ansprechen mögen. Er dachte nacheinander an verschiedene Personen, an die zu denken etwa zuträglich sein mochte. Da war Joachim, der gute, ehrenfeste Joachim an seiner Seite, dessen Augen in diesen Monaten einen so traurigen Ausdruck angenommen und der zuweilen so wegwerfend heftig mit den Achseln zuckte, wie er es früher nie und nimmer getan. Joachim mit dem blauen Heinrich in der Tasche, wie Frau Stör dies Gerät zu bezeichnen pflegte, mit einem so störrisch schamlosen Gesicht, dass es Hans Castorp jedes Mal in der Seele entsetzte. Der redliche Joachim also war da. Der Hofrat Behrens tirrte und plagte, um fortzukommen und in der Ebene oder im Flachlande, wie man hier die Welt der Gesunden mit einem leisen, aber deutlichen Akzent von Geringschätzung nannte, seinen ersehnten Dienst tun zu können. Damit er schneller dazu gelange und Zeit spare, mit der man hier so verschwenderisch umging, hielt er denn vorerst einmal mit aller Gewissenhaftigkeit den Kurdienst ein, tat es um seiner baldigen Genesung willen, ohne Frage. Aber, wie Hans Castorp manchmal zu spüren glaubte, ein wenig doch auch um des Kurdienstes willen, der am Ende ein Dienst war wie ein anderer, und Pflichterfüllung war Pflichterfüllung. So drängte denn Joachim abends schon nach einer Viertelstunde aus der Geselligkeit fort in die Liegekur. Und das war gut, denn seine militärische Genauigkeit kam dem zivilen Sinn Hans Castorps gewissermaßen zu Hilfe, der sich sonst wohl sinn- und aussichtsloserweise gern noch des Längeren an der Geselligkeit beteiligt hätte, mit Aussicht auf den kleinen Russensalon. Dass aber Joachim so dringlich darauf bedacht war, die Abendgeselligkeit abzukürzen, das hatte noch einen anderen, verschwiegenen Grund, auf den sich Hans Castorp genau verstand, seit er Joachims fleckiges Erblassen und jene eigentümlich klägliche Art, in der sein Mund sich in gewissen Augenblicken verzerrte, so genau verstehen gelernt hatte. Denn auch Marussia, die ewig lachlustige Marussia mit dem kleinen Rubin an ihrem schönen Finger, dem Apfelsinenparfum und der hohen, wurmstichigen Brust, war ja bei der Geselligkeit meistens zugegen. Und Hans Castorp begriff, dass dieser Umstand Joachim forttrieb, weil er ihn allzu sehr, auf eine schreckliche Weise, anzog. War auch Joachim eingesperrt, noch enger und beklemmender sogar als er selbst, da ja Marussia mit ihrem Apfelsinentüchlein zu allem Überfluss auch noch 5-mal am Tage mit ihnen zusammen an demselben Esstisch saß. Jedenfalls hatte Joachim viel zu viel mit sich selbst zu tun, als dass sein Dasein eigentlich innerlich hilfreich für Hans Castorp hätte sein können. Seine tägliche Flucht aus der Geselligkeit wirkte zwar ehrenhaft, aber nichts weniger als beruhigend auf diesen. Und dann kam es ihm augenblicksweise auch vor, als ob Joachims gutes Beispiel in Bezug auf die Pflichttreue im Kurdienst, die kundige Anleitung dazu, die er ihm zuteil werden ließ, ihr Bedenkliches hätten. Hans Castorp war noch nicht 2 Wochen an Ort und Stelle, aber es schien ihm länger, und die Tagesordnung derer hier oben, die Joachim an seiner Seite so dienstfromm beobachtete, hatte angefangen, in seinen Augen das Gepräge einer heilig selbstverständlichen Unverbrüchlichkeit anzunehmen, so dass ihm das Leben im Flachlande drunten von hier gesehen fast sonderbar und verkehrt erschien. Er musste an Hofrat Behrens denken und an seinen Sine Pecunia erteilten Rat, ganz so zu leben wie die Patientenschaft und sich sogar auch zu messen, und an Settembrini, der über diesen Rat so laut in die Luft hineingelacht und dann etwas aus der Zauberflöte zitiert hatte. Ja, auch an diese beiden dachte er probeweise, um zu sehen, ob es ihm gut täte. Hofrat Behrens war ja ein weißhaariger Mann, er hätte Hans Castorps Vater sein können. Dazu war er Vorsteher der Anstalt, die höchste Autorität. Und väterliche Autorität war es, wonach der junge Hans Castorp ein unruhiges Herzensbedürfnis empfand. Und doch wollte es ihm nicht gelingen, wenn er es versuchte, des Hofrats mit kindlichem Vertrauen zu gedenken. Er hatte hier seine Frau begraben. Ein Kummer, von dem er vorübergehend etwas wunderlich geworden war. Und dann war er am Orte geblieben, weil das Grab ihn band. Und außerdem, weil er selbst etwas abbekommen hatte. War es nun vorbei damit? War er gesund und unzweideutig gesonnen, die Leute gesund zu machen, damit sie recht bald ins Flachland zurückkehren und Dienst tun könnten? Seine Backen waren beständig blau. Und eigentlich sah er aus, als hätte er Übertemperatur. Aber das mochte auf Täuschung beruhen und nur die Luft schuld sein an dieser Gesichtsfarbe. Hans Castorp selber spürte hier ja Tag ein, Tag aus eine trockene Hitze, ohne Fieber zu haben, soweit er es ohne Thermometer beurteilen konnte. Zwar, wenn man den Hofrat reden hörte, konnte man wieder zuweilen an Übertemperatur glauben. Es war nicht ganz richtig mit seiner Redeweise. Sie klang so forsch und fidel und gemütlich, aber es war etwas Sonderbares darin, etwas Exaltiertes, besonders wenn man die blauen Backen mit in Betracht zog, sowie die tränenden Augen, die aussahen, als weine er immer noch über seine Frau. Hans Castorp erinnerte sich dessen, was Settembrini über des Hofrats Schwermut und Lasterhaftigkeit ausgesagt und dass er ihn eine verworrene Seele genannt hatte. Das mochte Bosheit sein und Windbeutelei, aber er fand trotzdem, dass es nicht sonderlich stärkend sei, an Hofrat Behrens zu denken. Aber da war denn freilich noch dieser Settembrini selbst, der Oppositionsmann, Windbeutel und Homo Humanus, wie er sich selber nannte, der es ihm mit vielen prallen Worten verwiesen hatte, Krankheit und Dummheit zusammen einen Widerspruch und ein Dilemma für das menschliche Gefühl zu nennen. Wie stand es mit ihm? Und war es zuträglich, an ihn zu denken? Placet experiri, dachte er bei sich lächelnd, denn so viel Latein verstand er auch noch, ohne sich einen Homo Humanus nennen zu dürfen. Und so hatte er denn ein Auge auf Settembrini und hörte bereitwillig und nicht ohne prüfende Aufmerksamkeit auf das, was er alles zum Besten gab bei Begegnungen. Zum Beispiel, wenn Settembrini nach beendeter Mahlzeit sich als Erster erhob und in seinen karierten Beinkleidern einen Zahnstocher zwischen den Lippen durch den Saal mit den 7 Tischen schlenderte, um gegen alle Vorschrift und Übung ein wenig am Tische der Vettern zu hospitieren. »Ich bitte um Zutritt in diesen edlen Kreis«, sagte er, indem er den Vettern die Hand schüttelte und die übrigen Personen mit einer Verbeugung umfasste. »Dieser Bierbrauer dort drüben«, von dem verzweiflungsvollen Anblick der Bierbrauerin zu schweigen. Aber dieser Herr Magnus, soeben hat er einen völkerpsychologischen Vortrag gehalten. Wollen Sie hören? Unser liebes Deutschland ist eine große Kaserne, gewiss, aber es steckt viel Tüchtigkeit dahinter. Und ich tausche unsere Gediegenheit für die Höflichkeit der anderen nicht ein. Was hilft mir alle Höflichkeit, wenn ich vorn und hinten betrogen werde? In diesem Stile. Ich bin am Rand meiner Kräfte. »Fluchtartig haben Sie das Panier ergriffen«, sagte Frau Stör. »Das kann ich mir denken.« »Exakt«, rief Settembrini, »das Panier. Ich sehe, hier weht ein anderer Wind. Kein Zweifel, ich bin vor die rechte Schmiede gekommen. Fluchtartig also ergriff ich es. Wer so seine Worte zu setzen wüsste, darf ich mich nach den Fortschritten Ihrer Gesundheit erkundigen, Frau Stör?« Es war entsetzlich, wie Frau Stör sich zierte. »Großer Gott«, sagte sie, »es ist immer dasselbe. Der Herr wissen ja selbst, man tut 2 Schritte vorwärts und 3 zurück. Hat man 5 Monate abgesessen, so kommt der Alte und legt einem ein halbes Jahr zu. Ach, es sind Tantalusqualen. Man schiebt und schiebt und glaubt man oben zu sein. Oh, das ist schön von Ihnen. Sie gönnen dem armen Tantalus endlich eine Abwechslung. Sie lassen ihn austauschsweise einmal den berühmten Marmor wälzen. Das nenne ich wahre Herzensgüte. Aber wie ist es, Madame, es gehen geheimnisvolle Dinge mit Ihnen vor. Man hat Geschichten von Doppelgängerei, Astralleibern. Ich habe daran nicht geglaubt bisher, aber was sich mit Ihnen zuträgt, macht mich irre. Es scheint, der Herr will seine Ergötzlichkeit mit mir treiben. Durchaus nicht. Ich denke nicht daran. Beruhigen Sie mich zuerst über gewisse dunkle Seiten Ihrer Existenz und wir werden von Ergötzlichkeit reden können. Ich mache mir gestern Abend zwischen 9:30 und 10 Uhr ein wenig Bewegung im Garten. Ich blicke dabei die Balkons entlang. Das elektrische Lämpchen auf dem Ihren glüht durch das Dunkel. Sie befanden sich folglich in der Liegekur. Nach Pflicht, Vernunft und Vorschrift. Da liegt unsere schöne Kranke, sage ich zu mir selbst, und beobachte treulich die Verordnung, um baldigst heimkehren zu können, in die Arme des Herrn Stör. Und vor wenigen Minuten, was höre ich? Dass sie zu derselben Stunde im Cinematografo, Herr Settembrini sprach das Wort italienisch aus mit dem Akzent auf der 4. Silbe, im Cinematografo der Kurhausarkaden gesehen worden sind und hernach noch in der Konditorei bei Süßwein und irgendwelchen Baisers. Und zwar, die Stör wand sich in den Schultern, kicherte in ihre Serviette, stieß Joachim Ziemsen und den stillen Dr. Blumenkohl mit den Ellenbogen in die Seiten, zwinkerte listig vertraulich und gab auf alle Weise eine Stock. Dumme Selbstgefälligkeit zu erkennen. Sie pflegte abends zur Täuschung der Aufsicht ihr brennendes Tischlämpchen auf dem Balkon hinauszustellen, sich heimlich davonzumachen und drunten im englischen Viertel ihrer Zerstreuung nachzugehen. Ihr Mann wartete in Cannstatt auf sie. Übrigens war sie nicht der einzige Patient, der diese Praktik übte. Und zwar, fuhr Settembrini fort, hätten sie diese Baisers in wessen Gesellschaft gekostet? In der Gesellschaft des Hauptmanns Miklosic aus Bukarest. Man versichert mir, er trage ein Korsett. Aber mein Gott, wie wenig fällt das hier ins Gewicht. Ich beschwöre Sie, Madame, wo waren Sie? Sie sind doppelt. Jedenfalls waren Sie eingeschlafen und während der irdische Teil Ihres Wesens einsam Liegekur machte, verlustierte sich das Spirituelle in der Gesellschaft des Hauptmanns Miklosic und an seinen Baisers. Frau Stör wand und sträubte sich wie jemand, den man kitzelt. »Man weiß nicht, ob man das Umgekehrte wünschen soll«, sagte Settembrini, »dass Sie die Baisers allein genossen und die Liegekur mit dem Hauptmann Miklosic ausgeübt hätten.« Man lachte, soweit man in Hörweite saß, denn Herr Settembrini erzählte drollig. Er zeigte sich auf dem Laufenden über die letzten Neuigkeiten, obgleich er sich doch gegen das Gemeinschaftsleben derer hier oben so kritisch spöttisch verhielt. Er wusste alles. Er kannte die Namen und ungefähr auch die Lebensumstände Neuangekommener. Er berichtete, dass gestern bei dem und dem oder der und der eine Rippenresektion vorgenommen worden und hatte es aus bester Quelle, dass vom Herbst an Kranke über 38,5 Grad nicht mehr aufgenommen werden würden. Aber mit den Vettern sprach Lodovico Settembrini auch von sich selbst und seiner Herkunft. Sei es auf den Spaziergängen, gelegentlich der Abendgeselligkeit oder nach beendetem Mittagstisch, wenn die große Mehrzahl der Patienten den Saal schon verlassen hatte und die drei Herren noch eine Weile an ihrem Tafelende sitzen blieben, während die Saaltöchter abräumten und Hans Castorp seine Maria Mancini rauchte, deren Würze er in der dritten Woche wieder ein wenig zu schmecken begann. Aufmerksam prüfend, befremdet, aber willig sich beeinflussen zu lassen, hörte er den Erzählungen des Italieners zu, die ihm eine sonderbare, durchaus neuartige Welt eröffneten. Settembrini sprach von seinem Großvater, der zu Mailand Advokat, hauptsächlich aber ein großer Patriot gewesen und etwas wie einen politischen Agitator, Redner und Zeitschriftenmitarbeiter vorgestellt hatte. Er hatte den Regierungen zu schaffen gemacht, gegen Österreich und die Heilige Allianz konspiriert, die damals sein zerstückeltes Vaterland im Banne dumpfer Knechtschaft gehalten hatten, und war eifriges Mitglied gewisser über Italien verbreiteter geheimer Gesellschaften gewesen, ein Carbonaro, wie Settembrini mit plötzlich gesenkter Stimme erklärte, als sei es auch jetzt noch gefährlich, davon zu sprechen. Was sie hörten, war lange her, fast 100 Jahre, es war Geschichte, und aus der Geschichte, namentlich der Alten, war ihnen das Wesen, von dem sie hier vernahmen, die Erscheinung verzweifelten Freiheitsmutes und unbeugsamen Tyrannenhasses, theoretisch vertraut, obwohl sie nie gedacht hatten, so menschlich unmittelbar mit ihm in Berührung zu kommen. Auch hatte sich mit dem Aufrührer- und Konspirantentum dieses Großvaters, wie sie hörten, eine große Liebe zu seinem Vaterlande verbunden, das er einig und frei wissen wollte. Und wie sonderbar die Mischung von Aufrührerei und Patriotismus die Vettern einen wie den anderen auch anmutete, denn sie waren gewohnt, vaterländische Gesinnung mit einem erhaltenden Ordnungssinn gleichzusetzen, so mussten sie bei sich selber doch zugeben, dass, wie dort und damals alles sich verhalten hatte, Rebellion mit Bürgertugend und loyale Gesetztheit mit träger Gleichgültigkeit gegen das öffentliche Wesen mochte gleichbedeutend gewesen sein. Der Italiener erzeigte dem Vaterlande seiner beiden Zuhörer hohe Ehre in Hinsicht darauf, dass dort das Schießpulver erfunden worden sei, welches den Harnisch des Feudalismus zum Gerümpel gemacht habe, sowie die Druckerpresse, denn diese habe die demokratische Verbreitung der Ideen, das heiße die Verbreitung der demokratischen Ideen, ermöglicht. Er lobte also Deutschland in diesem Betracht. Und soweit die Vergangenheit in Frage kam, wenn er auch seinem eigenen Lande billig die Palme glaubte reichen zu sollen, da es während die anderen Völker noch in Aberglauben und Knechtschaft dämmerten, als erstes die Fahne der Aufklärung, Bildung und Freiheit entrollt habe. Wenn er aber der Technik und dem Verkehr, Hans Castorps persönlichem Arbeitsgebiet, viel Referenz erwies, wie er es schon bei seiner ersten Begegnung mit den Vettern bei der Bank am Abhange getan, so schien es doch nicht um dieser Mächte selbst willen zu geschehen, sondern in Anbetracht ihrer Bedeutung für die moralische Vervollkommnung der Menschen. denn eine solche Bedeutung erklärte er freudig, ihnen beizumessen, indem die Technik, sagte er, mehr und mehr die Natur sich unterwerfe. Durch die Verbindungen, welche sie schaffe, den Ausbau der Straßennetze und Telegraphen, die klimatischen Unterschiede besiege, erweise sie sich als das verlässlichste Mittel, die Völker einander nahe zu bringen, ihre gegenseitige Bekanntschaft zu fördern, menschlichen Ausgleich zwischen ihnen anzubahnen, ihre Vorurteile zu zerstören und endlich ihre allgemeine Vereinigung herbeizuführen. Das Menschengeschlecht komme aus Dunkel, Furcht und Hass. Jedoch auf glänzendem Wege bewege es sich vorwärts und aufwärts, einem Endzustande der Sympathie, der inneren Helligkeit, der Güte und des Glückes entgegen. Und auf diesem Wege sei die Technik das förderlichste Vehikel, sagte er. Aber indem er so sprach, fasste er in einer Auslassung des Atems Kategorien zusammen, die Hans Castorp bisher nur weit voneinander getrennt zu denken gewohnt gewesen war. Technik und Sittlichkeit, sagte er. Und dann sprach er wahrhaftig vom Heilande des Christentums, der das Prinzip der Gleichheit und der Vereinigung zuerst offenbart, worauf die Druckerpresse die Verbreitung dieses Prinzips mächtig gefördert und endlich die große französische Staatsumwälzung es zum Gesetz erhoben habe. Das mutete den jungen Hans Castorp, wenn auch aus unbestimmten Gründen, so doch in der Tat auf das allerbestimmteste konfus an, obwohl Herr Settembrini es in so klare und pralle Worte fasste. Einmal, erzählte dieser, einmal in seinem Leben, und zwar zu Beginn seines besten Mannesalters, habe sein Großvater sich recht von Herzen glücklich gefühlt. Und das sei zur Zeit der Pariser Juli-Revolution gewesen. Laut und öffentlich habe er damals das Wort gesprochen, dass alle Menschen dereinst jene 3 Tage von Paris neben die 6 Tage der Weltschöpfung stellen würden. Hier konnte Hans Castorp nicht umhin, mit der Hand auf den Tisch zu schlagen und sich bis in den Grund seiner Seele zu wundern, dass man 3 Sommertage des Jahres 1830, an welchen die Pariser sich eine neue Verfassung gegeben, neben die 6 stellen solle, in denen Gott der Herr die Feste von den Wassern geschieden und die ewigen Himmelslichter sowie Blumen, Bäume, Vögel, Fische und alles Leben geschaffen hatte, schien ihm stark und noch nachher allein mit seinem Vetter Joachim ausdrücklich und gesprächsweise fand er es überaus stark, ja geradezu anstößig. Aber er war guten Willens, sich beeinflussen zu lassen, im Sinne des Wortes, dass es angenehm sei, Versuche anzustellen. Und so legte er dem Proteste, den seine Pietät und sein Geschmack gegen die settembrinische Anordnung der Dinge erhoben, Zügel an. In der Erwägung, dass, was ihm lästerlich vorkam, Kühnheit genannt werden könne und was ihn abgeschmackt anmutete, Hochherzigkeit und edelmütiger Überschwang wenigstens dort und damals gewesen sein mochte. So zum Beispiel, wenn Großvater Settembrini die Barrikaden den Volksthron genannt und erklärt hatte, es gelte, die Pike des Bürgers am Altar der Menschheit zu weihen.